und Gabe 3645. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.1.1946. Ständiges Sehnen nach Gott. Liebe, Beglückung. Alle eure Gedanken sollen zu mir hinfluten, im steten Sehnen nach meiner Nähe, nach meiner Liebe und meiner Gnade. Dann habt ihr das Erdenleben überwunden, wenngleich ihr es noch ausleben müsset, bis eure Stunde gekommen ist. Eure Seele gehöret dann nicht mehr der Welt an. Sie ist eins geworden mit dem Geist in euch und dränget nur noch mir entgegen. Und diesen Zustand bewirket nur die Liebe. Wer unausgesetzt liebetätig ist, der kann nicht mehr anders empfinden. Seine Gedanken werden liebeverlangend zu mir gerichtet sein, weil der Geist in ihm die Gedanken lenkt und sie unausgesetzt richtet dem ewigen Reich entgegen. Das Liebeswirken garantiert die innige Verbindung mit mir. Und wer sie einmal eingegangen ist, will sie nicht mehr missen. Sein Sehnen gilt nur noch der ständigen Vereinigung mit mir. Es gibt kein seligeres Gefühl als das der Liebe. Die Liebe zieht zueinander und verbindet sich. Die Liebe gibt stets und ständig, sie sucht zu beglücken und findet dabei ihre Beglückung. Und da ich meine Geschöpfe liebe von Anbeginn und nie aufhören werde zu lieben, so suche ich, auch sie zur höchsten Beglückung zu führen und teile ihnen ständig aus Kraft und Gnade, um sie dieser Beglückung würdig zu machen. So nun die Seele mich wieder liebt, will auch sie mir geben, sich selbst, und darum dränget sie mir entgegen. Und ich ziehe sie zu mir, um sie selig zu machen in meiner Nähe, durch meine Liebe, durch Licht und Kraft. Was sich mir von selbst anträgt, ergreife ich und mache es schon auf Erden fähig, Licht und Kraft zu empfangen, auf dass es wieder austeilen kann zur eigenen Beglückung und zur Erlösung dessen, was den Weg zu mir noch nicht gefunden hat. Was sich mir anträgt im freien Willen, geht den Weg des Lichtes, und nimmermehr kann es dunkel werden um jenes. Denn so wie es sich mir verbindet durch inniges Gedenken, Gebet und Liebeswirken, wird es auch von meiner Liebe durchflutet, und meine Liebe ist Licht und Kraft, Wissen und Macht. Es wird die wissende Seele auch fähig sein, meine Kraft in sich einströmen zu lassen und durch meine Kraft wirken können, denn sie wirket aus mir und mit mir. So meine Liebe ein Geschöpf ergriffen hat, ist die Kraftlosigkeit von ihm abgefallen. Es nähert sich wieder dem Urzustand, der Vollbesitz von Licht und Kraft bedeutet. Und es wird dadurch selig, denn es kann sich betätigen in Liebe, wie es sein Verlangen ist. Und so ein Mensch dies schon auf Erden anstrebt, dann tritt die irdische Welt zurück. Das Verlangen nach der geistigen Welt überwiegt, weil die Seele empfindet, dass geistige Tätigkeit allein wahre Beglückung ist, dass sie allein nur wertvoll ist und dass sie auch dringend ist, weil die Not des unerlösten Geistigen sie erfordert. Und jeden Menschen, der dies empfindet und sich mir anträgt zur Hilfeleistung, den erfasset meine Liebe. Sie durchströmet ihn. Sie macht ihn fähig zur tauglichen Arbeit für mein Reich und gibt ihm also auf Erden schon die Beglückung der erlösenden Tätigkeit. Und dies sei euer Streben, die ihr zur Höhe gelangen wollt, dass ihr unausgesetzt eure Gedanken mir zuzuwenden suchet, dass ihr alles, was ihr beginnet, auch eure irdische Tätigkeit zuerst meinem Segen empfehlet, dass ihr immer und überall mich zu eurem Führer und Ratgeber erwählet, dass ihr nichts beginnet, ohne meiner vorher gedacht zu haben, und dass ihr also lebet in innigem Verband mit mir, mich stets neben euch fühlend, mich begehrend zu jeder Zeit und mich durch Liebeswirken immer fester an euch ziehend, bis keine Trennung zwischen euch und mir mehr besteht, bis ein festes Band geschlungen ist, das unzerreißbar bleibt bis in alle Ewigkeit. Amen.